Sex. Mehrere Wochen vergingen. Tausende von Pfund wurden als Belohnung für die Entdeckung des Verbrechers geboten. Der Mord des alten, hochgeachteten Baronet wurde als ein die ganze Hauptstadt betreffendes Unglück betrachtet. Aber Hyde war wie von der Erde verschwunden. Man brachte manches über seine Vergangenheit ans Tageslicht. Taten von unglaublicher Niedertracht und Grausamkeit. Ausschweifungen der gemeinsten Art. Verbindungen mit Menschen aus den verrufensten Klassen der Gesellschaft. Überall begegnete man auch demselben Hass, demselben unerklärlichen Abscheu, der jeden erfüllte, der mit ihm in Verbindung gekommen war. Aber über sein Verbleiben konnte niemand den geringsten Aufschluss geben. Seit dem Morgen, an welchem er seine Wohnung in Soho verlassen, war es, als ob er nie gelebt hatte. Auch Herr Utterson hatte sich einigermaßen von der Aufregung erholt. Er dachte bei sich, dass das Verschwinden Hydes selbst mit dem Tode seines alten Freundes und Klienten, Sir Danvers, nicht zu teuer bezahlt sei. Jetzt, da sein unheimlicher Einfluss aufgehört, begann für Dr. Jekyll ein neues Leben. Er trat aus der Verschlossenheit heraus, die ihn während der letzten Jahre umfangen. Er knüpfte seine Beziehungen zu alten Freunden wieder an. Man sah ihn wieder in Gesellschaft. In seinem Hause herrschte wie früher eine großartige Gastfreundschaft. Es stand jedem seiner Bekannten offen. Er besuchte seine alten Patienten, die er lange vernachlässigt. Man sah ihn häufig zu Pferde oder im Wagen im Park. Er ging regelmäßig in die Kirche. Man konnte sehen, wie er sich bemühte, nur Gutes zu tun. Sein schönes Gesicht nahm wieder den Ausdruck der Ruhe und des Wohlwollens an. Während zweier Monate konnte man bemerken, dass Henry Jekyll mit sich selbst und der Welt in Frieden lebte. Am 8. Januar gab Jekyll ein großes Essen. Selbstverständlich war Utterson zugegen und auch, zum ersten Male seit mehreren Jahren, Dr. Lanyon. Lange nachdem die anderen Gäste fort waren, saßen die drei noch zusammen, tranken und schwatzten, wie in den alten schönen Tagen ihrer unzertrennlichen Freundschaft. Am 12. abends wollte Utterson seinem Freunde Jekyll einen Besuch machen. Er wurde nicht vorgelassen. Ebenso wenig am 14. »Der Herr Doktor ist nicht wohl«, sagte Poole. »Er wünscht, niemand zu sehen.« Am 15. versuchte es der Advokat noch einmal und erhielt denselben Bescheid. »Der Herr Doktor wünscht, niemand zu sehen.« Utterson hatte Jekyll während der letzten zwei Monate fast täglich gesehen. Es berührte ihn sehr peinlich, dass er jetzt dreimal hintereinander abgewiesen worden war. Am folgenden Abend ging er zu Lanyon. Er wurde sofort eingelassen. Eine entsetzliche Überraschung stand ihm bevor. Noch nie in seinem Leben hatte er eine so schnelle Veränderung in dem Aussehen eines Menschen beobachtet. Der Tod stand Lanyon auf der Stirn geschrieben. Der blühende Mann war blass und mager geworden. Seine Haut hing schlaff und welk über sein Gesicht. Er war um 20 Jahre gealtert. Doch es waren nicht diese Anzeichen körperlichen Hinsiechens, die Utterson stutzig machten. Es war ein Ausdruck unbeschreiblicher Seelenangst, unüberwindbaren Schreckens in Lanyons Auge, was ihm am meisten auffiel. »Er ist Arzt«, sagte er sich, »er weiß, dass er dem Tode geweiht ist.« Doch musste er sich eingestehen, dass unter allen seinen Bekannten niemand weniger Ursache hatte, den Tod zu fürchten als Lanyon. Als er dem Doktor sein inniges Bedauern über sein schlechtes Aussehen ausdrückte, fand er ihn auch vollständig auf sein nahe bevorstehendes Ende gefasst.